Hallo zurück bei Fassadenfunk. Wir haben jetzt Studiogäste live bei uns, Pato und Biblab von Kopp Berlin bzw. Reach Out. Hallo. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Ich stelle euch kurz vor, die Kampagne für Opfer rassistische Polizeigewalt, kurz Kopp Berlin, bekämpft strukturellen Rassismus und hilft Betroffenen bei Polizeigewalt. Ziel von Kopp ist es, auf verschiedenen Ebenen institutionellen Rassismus entgegenzutreten und damit den rassistischen Normalzustand zu durchbrechen. Ihr befasst euch konkret oft mit Racial Profiling, der Dokumentation und Aufklärung rassistischer Polizeipraxen und Angriffe und begleitet auch Opfer. Jetzt habt ihr vor kurzem eine neue Kampagne gestartet. Die Kampagne heißt Go Film the Police und letzten Samstag habt ihr hierzu eine Kundgebung in Friedrichshain gehalten. Wollt ihr die vielleicht kurz vorstellen? Ja, ich starte mal und Biblab macht weiter. Genau, wir haben die Kampagne am 11. November gestartet und wir wollen, dass die organisierte Gewalt der Polizei gefilmt wird und sichtbar gemacht wird, weil es regelmäßig passiert, dass rassistische Polizeigewalt beobachtet wird, gesehen wird, aber quasi nichts danach passiert, weil der Polizei mehr geglaubt wird und die Betroffenen von rassistischer Polizeigewalt kein Gehör bekommen und durch die Videoaufnahmen quasi die Möglichkeit besteht, dass ein Beweis da ist, so dass man nichts mehr dagegen sagen kann und die Polizei zur Rechenschaftspflicht einkommen muss und dadurch auch angeklagt wird, juristisch hoffentlich. Das ist unser Ziel dabei. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass Staatsanwaltschaft und Justiz zusammenarbeiten und rassistisch auch agieren und dadurch auch vieles unsichtbar machen, was passiert. Und durch die Videoaufnahmen können sie quasi dagegen nichts mehr tun, weil das dann glasklar zu sehen ist, dass es rassistische Gewalt ist. Gleichzeitig sehen wir auch, dass Menschen, die filmen, kriminalisiert werden. Die Polizei behauptet, dass das Filmen verboten sei und beruft sich da auf den sogenannten Abhörparagraphen und behauptet dadurch, dass es rechtswidrig sei, was sie tun. Was so nicht stimmt, weil dieser Abhörparagraph sich auf nicht öffentliche Situationen bezieht und wir sehen jegliche Polizeieinsätze als öffentliche Einsätze. Und dadurch kann dieser Paragraph da gar nicht gelten. Erstmal so viel. Biblab vielleicht ergänzt. Ja, also wir haben diese Kampagne gestartet, genau um zu sagen, dass die Polizei rechenschaftspflichtig ist. Das heißt, wenn sie auf der Straße Menschen rassistisch behandeln, rassistisch schlagen, was sehr häufig der Fall ist, und die Betroffenen selber oder auch Zuschauerinnen, also das heißt die Zeuginnen, Filmaufnahme machen und das dann der Justiz zur Verfügung stellen, dann sollte das natürlich willkommen sein und nicht verboten, sondern sogar willkommen sein. Eigentlich müsste sowohl die Polizei als auch Justiz und die Politik sich freuen, dass die Menschen nach vorne kommen und gegen diese Unrecht auch einen Schritt unternehmen. Das ist unser Ziel eigentlich von dieser Kampagne. Danke. Biblab, ich habe einen Ausschnitt von eurer Pressekonferenz gesehen und da hast du das recht gut formuliert. Die Polizei agiert ja immer als Amtsträger, wenn sie in der Öffentlichkeit unterwegs ist, vor allem bei Personenkontrollen und wenn hier das in der Öffentlichkeit stattfindet, ja, dann ist das ja kein Kaffeeplausch, kein privates Gespräch, oder? Ja, das ist auch so, das habe ich auch gesagt und gemeint und Pato hat vorhin auch sehr gut dargestellt, dass alles, was die Polizei in Uniform mit Bürgerinnen und Bürgern tut, auf der Straße oder in der Wohnung, so wie auch immer, ist das alles eine Amtshandlung. Und wir müssen auch von dieser, also sowohl die Polizeiführung als auch Politik und Justiz muss von diesem 19. Jahrhundert-Gedanke zurückkommen oder weggehen, dass Polizei heute ist ein Dienstleistungsbetrieb. Das heißt, sie leisten uns einen Dienst und sie sind nicht da, um ständig diese Knüppel zu benutzen. Das ist eigentlich etwas, was wir durch diese Kampagne auch vorantreiben wollen und versuchen, diese ganze Justiz und Politik und Polizei klarzumachen, dass sie nicht mehr Polizei als Beamten aus dem 19. Jahrhundert sehen sollen. Wenn die Polizei nichts zu verbergen hätte, dann hätte sie ja eigentlich kein Problem damit, gefilmt zu werden. Oder sehe ich das falsch? Ja, eigentlich ja. Das ist quasi eine Legitimationstechnik, die sie quasi benutzen für sich, um zu sagen, um sich auf bestimmte Paragraphen oder Gesetze angeblich zu berufen, um das unsichtbar zu machen, was da ständig passiert. Und es ist eigentlich mehr ein Beweis, wenn sie es nicht wollen, dass es tagtäglich passiert und sie nicht möchten, dass das sichtbar wird in der Gesellschaft. Und deswegen auch das quasi für sich so verwenden. Es ist ja auch so, dass nicht nur, dass die Polizei sich freuen sollen, wenn sie nichts zu verbergen haben, aber wir wissen, dass die Polizei rassistisch agiert, Polizei diese rassistische Straftaten verleugnet bzw. auch vertuschen will. Und wenn sie aus irgendeinem Grund, also durch Zufall, doch vor dem Gericht stehen, also ich meine Zufall deswegen, weil sie so selten eigentlich verantworten müssen, aber falls sie antworten müssen, dann wissen wir alle, dass sie von vornherein lügen. Ja, die erzählen Märchen und die stellen das Ganze so dar, dass die Opfer eigentlich als Täter dargestellt werden. Und ich glaube, Pato kann auch davon erzählen, wie die Anwältin, die auch an dem Tag, als wir die Pressekonferenz gehalten haben, auch dazu gesagt hat. Genau, Frau Dr. Burkhardt erklärt quasi auch, dass die Menschen kriminalisiert werden, die filmen. Und wenn sie als Zeuginnen aussagen sollen, quasi die Polizei als Zeugin, quasi professionelle Zeuginnen sind, weil sie Akteneinsicht haben, weil sie komplett alles sehen können und sich gut vorbereiten können und dadurch einen ganz anderen Stellenwert auch vom Gericht bekommen und ihre Aussage auch einen ganz anderen Stellenwert bekommt als die betroffenen Personen, deren Aussagen überhaupt nicht ernst genommen werden und nicht gehört werden. Und Bürgerinnen und Bürger eigentlich stehen vor einer Truppe, die nicht nur bestorganisierte, bewaffnete Bande ist und entsprechend agiert, sondern auch haben sie ihre Helfershelfer, das heißt die Justiz, Staatsanwaltschaft in meisten Fällen. Und auch die Richterinnen und Richter glauben Polizeibeamten 100-mal mehr als einen schwarzen Mann oder Menschen oder auch türkische, arabische oder Roma-Menschen. Und deswegen es ist es auch so wichtig, dass es eine Debatte gibt darüber, dass die Polizei gefilmt werden müssen. Und aus USA, die letzten zwei Beispiele sind so ausschlaggebend. Einmal George Floyd. Und das andere ist Ahmed Arbery, der auch von drei weißen Männern umgebracht wurde. Und dieser Fall ist überhaupt nicht nicht nur in die Öffentlichkeit, sondern auch US-Staatsanwaltschaft hat das gar nicht ermittelt. Und dann, als die Videos auftauchte, erst als die Videos auftauchte, hat die Staatsanwaltschaft das aufgenommen und dann sind alle drei Männer zu Lebenslange verurteilt worden. Warum habt ihr denn die Warschauer Straße als Auftaktort genommen? Das ist ja nicht so selbstverständlich. Also Racial Profiling wird stark mit dem Görlitzer Park in Verbindung gebracht, aber die Warschauer Straße ist noch nicht so bekannt dafür. Warschauer Straße ist eigentlich ein sogenannter kriminalitätsbelasteter Ort. Und wir wollten damit zeigen, dass nicht nur Görlitzer Park ist kriminalitätsbelasteter Ort, sondern auch andere kriminalitätsbelastete Orte gibt. Aber eigentlich könnte man diese Kundgebung egal wo in Berlin halten. Und es ist nicht deswegen, weil also rassistische Polizeigewalt nur in der Gegend von Warschauer Straße, Revaler Straße stattfindet, sondern in gesamten Berlin. Und wir haben einfach diesen Ort ausgesucht für unsere erste Kundgebung. Naja gut, das ist ja vielleicht nicht ganz so zufällig, aber hier findet auch sehr viel rassistische Gewalt durch die Polizei. Wollt ihr vielleicht sagen, was fordert ihr denn mit dieser Kampagne oder generell? Also wir möchten quasi die Öffentlichkeit über die brutalen rassistischen Polizeihandlungen informieren und auch sensibilisieren. Und wir möchten quasi rassistische Polizeigewalt dadurch sichtbar machen. Die Videoaufnahmen von den Polizeieinsätzen durch die Zeuginnen und Betroffenen sollen entkriminalisiert werden, Das heißt, dass diese Täter-Opfer-Umkehr gestoppt wird und dass das Film kein Verbot ist und legalisiert ist. Und dass es ein Verbot geben soll, dass Handys weggenommen werden, konfisziert werden und die Videoaufnahmen gelöscht werden. Und wir fordern quasi, dass die Videoaufnahmen als sicheres Beweismittel gelten vor Gericht. Und eine Kontrolle und die Rechenschaftspflicht der Polizei fordern wir quasi ein. Und wir möchten, dass die Identifizierung, Überführung und Verurteilung krimineller, rassistischer PolizeibeamtInnen passiert. Und wir fordern auch, dass COP quasi eine Videodatenbank führen kann, damit die betroffenen Menschen die Videoaufnahmen uns schicken können und das als Beweismittel sichern können, wenn sie dann gegen die Polizei vorgehen. Ja, das ist ja eine gute Aussicht mit dieser Videodatenbank. Ich bin heute erst im Görlitzer Park um 14.30 Uhr in einen riesigen Polizeieinsatz hineingekommen mit 30 Polizistinnen und 4 festgehaltenen schwarzen People of Color. Und das war total unverhältnismäßig und ich habe mich sogar als Zeuge eingeschüchtert gefühlt und hatte auch richtig Angst zu filmen. Ich habe dann Fotos gemacht etc. für ein Gedächtnisprotokoll. Aber allein diese starke Präsenz der Polizei und ihr Auftritt war einschüchternd und in einem KBO, also in einem kriminalitätsbelasteten Ort, scheint das ja alles in Ordnung zu sein. Ja, da haben die Polizeibeamten und Beamten Freibrief sozusagen und die schwarzen Menschen oder Menschen of Color sind freiwillig dort. Also das heißt, die Polizei kann machen, was sie will. Und diese mit 30 Menschen in den Görlitzer Park reinzugehen, ist eine demonstrative Akt, um zu zeigen, wir werden euch nicht dulden und wir werden euch weiterhin kriminalisieren und brutalisieren. Und ich denke, wenn man dagegen was machen will, jetzt was du gerade gesagt hast, dass du oder ich glaube alle werden so Angst haben, wenn solche bewaffnete Bande vor dir stehen, werden die Angst haben. Und dann, was auch passieren kann, vielleicht Pato kann ein oder zwei Beispiele geben, wenn man sich trotzdem traut und denkt, okay, hier passiert irgendwas Ungerechtes, dann, was kann da passieren, kann vielleicht Pato sagen. Genau, bei uns kommen ja viele Vorfälle an und deswegen erzähle ich mal von einem. Und zwar hat eine Zeugin am Görlitzer Bahnhof beobachtet, wie ein schwarzer Mann von PolizistInnen kontrolliert und angegriffen worden ist und wie er fixiert am Boden lag. Und der Mann hat nach Schmerzen geschrien und wollte wissen, warum er eigentlich festgenommen wird. Und er sprach Englisch. Und eine Freundin der Betroffenen hat immer wieder die Polizei aufgefordert, dass sie viel zu brutal sind und aufhören sollen und ihn loslassen sollen. Und die Polizei hat die Person dann geschubst und gestoßen. Und es kamen immer mehr Zeuginnen und haben die Situation beobachtet, was der Polizei nicht gefallen hat. Und die Polizei hat die Zeuginnen aufgefordert und auch sie bedroht mit dem Schlagstock, dass sie gehen sollen, Abstand halten sollen. Und ein Zeuge hat mit seinem Handy das versucht zu filmen. Und der Einsatzleiter ist dann zu ihm gekommen und hat ihn geschubst. Er hat gesagt, ich werde jetzt mein Handy ausmachen. Und der Einsatzleiter ist kurz gegangen, kam aber wieder zurück und hat ihn dann verprügelt, hat ihm das Handy weggenommen. Und so, dass er auch seinen Arm gebrochen hatte dadurch, der Zeuge, der das gefilmt hat. Und das macht deutlich, mit was für einer Gewalt sie dann auch antworten darauf. Ja, und mit dieser Kampagne wollen wir natürlich auch zwei wichtige Sachen Menschen kommunizieren. Einmal, wir sollen uns sehr solidarisch gegenüber Polizei, also solidarisch miteinander agieren und alle diese Polizeigewalt beobachten und natürlich auch filmen sollen. Und dann wollen wir auch dadurch versuchen, mit dieser Idee von Datenbank ist, dass nicht nur einmal, dass diese Polizeibeamten oder Beamtin festgehalten wird, sondern dass wir auch der Justiz immer wieder zur Verfügung stellen können, wenn die gleiche Personen immer wieder Gewalt anwenden, dass sie dann auch eine Konsequenz erleben müssen. Und deswegen denke ich, diese Kampagne hat mehrere Zwecke. Das Wichtigste ist, dass die Staatsanwaltschaft und Justiz akzeptiert, dass Filmen überhaupt nicht illegal ist, überhaupt nicht gesetzeswidrig ist, sondern das sollte auch willkommen sein. Ihr führt selbst auch eine Chronik und hört bestimmt auch gerne, wenn ihr Berichte bekommt von Zeuginnen, oder gerne hören tut man die natürlich nie. Was macht man denn als Zeuge oder Zeugin? Was sind wichtige Punkte, die man dann vielleicht notieren sollte? Aber wir sagen immer, dass jede Zeuge oder Zeugin muss eigene Fähigkeiten, Möglichkeiten einschätzen sollen. Nicht wie Don Quixote einfach reingehen irgendwo, sondern auch wissen, kann ich jetzt in dem Moment, habe ich die mentale Kraft, habe ich die Zeit oder was auch immer, irgendwas aufzuschreiben, irgendwas zu merken und zu notieren. Das Wichtigste ist, dass die Zeuginnen und Zeugen sollen in dem Moment, wo sie auf der Straße was oder auf, in der Öffentlichkeit was beobachten, sollen betroffene Menschen signalisieren, dass sie das nicht gut finden. Das, was stattfindet, finden sie nicht gut und deswegen solidarisieren sie sich mit den Betroffenen. Das ist das Wichtigste. Dann natürlich, es gibt technische Sachen wie, man kann Polizeibeamtinnen und Beamten von Weitem vielleicht nicht sehen, welche Dienstnummer sie tragen, aber immerhin können sie sehen, welche Autokennzeichen sie haben. Und das sollen sie aufschreiben. Beziehungsweise, wenn Sie die Möglichkeit haben, dann Polizeibeamtinnen und Beamten ansprechen und sagen, geben Sie doch Ihre Dienstnummer. Und ganz offen sagen, damit ich gegen Sie eine Anzeige erstatten kann. Und das sollten wir auch versuchen. Natürlich, wir sagen auch nicht, dass alle müssen das machen, sondern je nach die Möglichkeit sollen die einzelnen Personen sehen und entsprechend agieren. Das habt ihr mit eurer Kampagne wahrscheinlich auch im Blick, dass die strukturelle Gewalt sichtbar ist, also dass das keine Einzelfälle sind, wie immer fälschlicherweise behauptet. Wenn wir uns aktuell den neuen Koalitionsvertrag ansehen, da gibt es auch ein paar Punkte zum Thema Polizeigewalt. Und zwar möchte die Koalition zum einen das, was bisher so läuft, eigentlich weiter behalten. Also so, wie die innere Sicherheit durchgesetzt wird, das möchte sie verstetigen. Zum anderen möchte sie auch das Bremer Modell einführen. Was ist denn das? Ja, Modell aus Bremen, das heißt, dass die Polizeibeamtinnen und Beamten, wenn sie auf der Straße Menschen anhalten, kontrollieren, durchsuchen, dann dürfen die betroffenen Menschen, das heißt das Opfer von Polizeibeamten und Beamten, eine Quittung verlangen. Also warum hast du mich angehalten, warum, also wie das vorgeht. Also das ist nicht nur absurd, sondern das ist eigentlich ein Hohn. Also, dass das Opfer jetzt in die Pflicht genommen wird, das mit den Peinigern diskutiert und sagt, gib mir doch eine Quittung. Ja, es ist, ich will nicht vergleichen, aber stelle ich mal vor, dass eine Frau geht zu dem Mann und sagt, du hast mich sexuell belästigt oder angegriffen, bitte gib mir doch deinen Namen und deine Adresse und Ausweis, dass ich fotografiere, so ungefähr. Ja. Anstatt die Koalition, diese großartige Koalition, anstatt Polizei zu verdonnern, das heißt zu anzuweisen, dass sie immer eine Quittung geben müssen. Es gibt keinen Grund, warum ich auf der Straße angehalten werde. Wenn Sie mich anhalten, dann haben Sie einen Grund erfunden und das sollen Sie erklären. Erstmal, aus welchem Grund Sie jemanden anhalten und durchsuchen und Ausweis verlangen. Und zum anderen müssen Sie auch nicht nur das notieren, sondern auch müssen Sie schreiben, wen Sie angehalten haben. Aus welchen rassistischen Motiven haben Sie Menschen angehalten? Das sollen Sie auch in dieser Quittung aufschreiben. Aber dieses Bremer Modell ist, mindestens habe ich bis jetzt in Medien nicht viel gelesen, was Bremer Modell überhaupt ausgewirkt hat. Also Berlin holt immer so veraltete Klamotten, einmal aus Rheinland-Pfalz, dieses Modell der Polizeibeauftragten. Ja, das hat noch nicht stattgefunden. Vielleicht ist es auch ein Glück, dass nicht stattgefunden hat. Und das andere ist, dass die jetzt sagen, ja, Quittungssystem. Ein Quittungssystem, was gar kein Quittungssystem ist, verkaufen sie als eine großartige revolutionäre Errungenschaft. In Bremen habe ich gelesen, ist das auch ein Erfolg unter Anführungszeichen. Also 1% der Betroffenen verlangen eine Quittung. Mhm. Also dann könnte man das ja einfach hochmultiplizieren mal. Ja. In Berlin wird das auch sein. Also ich kann dir sagen, dass, wie das laufen wird. In Berlin werden natürlich gut situierte weiße Menschen, wenn sie zufällig aus Versehen von Polizeibeamten angehalten werden, sei das im Auto, sei das auf der Straße, die werden vielleicht mal fragen, geben Sie mir doch eine Quittung. Aber ein Geflüchteter, ein Mensch, der ein prekäres Leben hier führt, ich meine nicht jetzt damit obdachlos sind, aber ein ökonomisch in schlechteren Situation, oder auch Menschen of Color, die immer so in Angst gelebt haben, die werden nie danach Polizeibeamten fragen, geben Sie mir doch eine Quittung, sondern die werden erst den Ort verlassen wollen. Dieser Ort ist nicht nur ein Ort, wo sie misshandelt werden, sondern es ist auch Ort, wo sie psychisch nicht ertragen können, dieser Ort. In dem Moment würden sie das Erste, was sie machen würden, Ort sofort verlassen. Ja? Deswegen, ich finde das eigentlich ziemlich traurig, dass die Berliner Parteien, die jetzt Koalition bilden, das als etwas Großartiges verkaufen. Aber wir werden nicht das kaufen, das kann ich sagen. Racial Profiling eindeutig als eine brutale Polizeigewalt anzusehen, das ist vielleicht vielen weißen Menschen wie mir nicht ganz klar, also was das eigentlich bedeutet, wenn man ständig Kontrollen ausgesetzt ist. Das ist auch so, du hast ganz, ganz klar ausgedrückt, das ist Alltag. Für Menschen of Color, schwarze Menschen, ist es Alltag. Das ist nicht eine Ausnahmesituation, sondern das ist deren alltägliche Ausnahmesituation. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt, nämlich die Videoüberwachung. Ihr sagt, go film the police. Die neue Koalition möchte an KBOs auch Videotechnik einsetzen und dafür für mehr Sicherheit führen. Also mehr Sicherheit wird das natürlich nie schaffen. Und eine Videotechnikeinheit kostet circa 1 Million Euro. Also da, wir hatten ja bereits einmal eine Sendung vor einem halben Jahr, wo wir über Defund the Police gesprochen haben. Da wäre es ja wirklich sinnvoll, jetzt auch endlich also das Ganze sozialer anzugehen und nicht mit brutaler Polizeigewalt und Überwachung. Ja, und zum anderen, wir haben der Polizei eigentlich viel, Polizei und Politik viel günstigere Version angeboten. Lass uns doch filmen, dann braucht ihr nicht mehr mit dieser sogenannten Videoüberwachung ankommen. Und das eigentlich die Politikerinnen und Politiker müssen wissen, dass es nie klappen wird. Angenommen, nur als Beispiel, Görlitzer Park, Ecke Falkenstein, Görlitzer Straße, installieren Sie Videokamera. Was machen die Menschen, die um Görlitzer Park herum leben? Die werden dann diesen Park doch nie betreten. Oder diese Videotechnik ist so präzise, dass nur die sogenannten Dealers werden da gefilmt. Es ist so absurd, das wird sowieso nie standhalten. Und deswegen, ich denke, solche Vorschläge kann nur von Gruppen kommen, die etwas anders im Kopf haben. Sie wollen, diese rassistische Polizeigewalt weitergeführt wird und die Spaltung in der Gesellschaft aufrechterhalten bleibt, nur verkaufen sie in einen anderen sozusagen Namen. Für euch Zeuginnen und Zeugen heißt es eigentlich go film the police, Fotos machen und vor allem auch nicht wegschauen und vorbeigehen. Das erlebe ich jetzt immer häufiger, weil diese Kontrollen vor allem im Görlitzer Park und im Wrangelkiez schon so alltäglich sind, dass sogar Anwohnerinnen das als Normalität zur Kenntnis nehmen. Wo kann man denn mehr über euch erfahren? Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile, wir sind gut vertreten in Instagram und Social Media sind wir präsent. Wir haben auch eine Homepage, also Webseite, kann man uns verfolgen. Oder man kann auch uns per Mail und telefonisch immer erreichen, wenn einer diese Notwendigkeit hat, sich beraten lassen wollen. Und das kann man machen. Wir haben auch den Hashtag GoFilmThePolice bei Instagram. Also da könnt ihr das auch nochmal verfolgen. Und Cop Berlin auf Instagram, wir da werden auch unsere Kundgebungen oder Termine oder alles, was wir vorhaben noch, wird dort quasi geschickt und gezeigt und auch auf unserer Cop-Seite. Und die E-Mail-Adresse ist? info@cop-berlin.de. Ja. Oder telefonisch kann man auch. 0179 544 1790. Vielen Dank, Patty und Biplab, dass ihr da wart. Danke für das spannende Gespräch. Und ich hoffe, dass sich hier bald etwas an diesen rassistischen Polizeipraxen ändern wird. Wir danken euch. Dankeschön. Wir danken sehr euch. Ja. Mit dieser rassistischen Praxis darf es nicht weitergehen. Daher fordern wir, die Polizei die Sonderbefugnisse aus den Händen zu nehmen. Die kriminalitätsbelasteten Orte sollen unverzüglich abgeschafft werden. Die Diskriminierung von People of Color und allen, die von menschenverachtenden, rassistischen Polizeikontrollen betroffen sind, muss aufhören. Daher keine Sonderbefugnisse für Polizei. Zeigen wir aktive Solidarität mit den Betroffenen rassistischer Kontrollen. Wo andere von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, wehren wir uns gemeinsam. Ban Racial Profiling. Go Film the Police ist eine Kampagne, die wir ein Jahr lang durchführen wollen, um Menschen aufmerksam zu machen, dass polizeiliche Gewalt, rassistische polizeiliche Gewalt zu filmen, ist legitim und ein sehr, sehr gutes Beweismittel gegen polizeiliche Gewalt. Und deswegen fordern wir auf, dass sowohl die Polizei als auch die Politik davon Kenntnis nimmt, dass Filmen ist nicht gesetzeswidrig.